So, wir würden rollen. Keep on rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Ich würde echt wünschen, dass mal jemand die Regeln erklärt. Philipp, wie schaut's aus? Ja, das kann ich doch glatt machen. Also, es geht um Folgendes. Wir sind Ach und wir spielen eine Runde Wer bin ich? Es gibt 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns zweilt. Heute als Sondergast dabei ist Anne. Und du bist auf Twitter zu finden unter blauvogel891. Sehr schön. Das ist auch super, dass wir noch nie gesagt haben, wo wir auf Twitter zu finden sind. Das könnte man dann ja eigentlich auch mal machen. Ja Mensch, Jürgen, wo bist du denn? Nein, ich meine jetzt so als Podcast. So. Ja, das könnten wir auch sagen. Nee, dazu müsste ich es aber auswendig wissen. Wir sind Ach-Podcast. Echt? Nein, wir sind das-Ach. Na, siehst du? Völlig richtig. Da geht's schon los. Aber ich fange gleich mit Hinweis Nummer 1 von der Person, die nicht mehr unter uns weilt. Meinen ersten Blick auf die Welt erhaschte ich am 9. August 1914 im damaligen Russischen Reich. Guter Hinweis, er oder sie war nicht blind. Mega Hinweis. Ja, ist das schon mal ein Anfang? Möchtest du schon lösen? Nee. Na, noch nicht genug Hinweise? Dann kommt ja Hinweis Nummer 2. Im Alter von 14 Jahren verfasste ich mein erstes Werk und ich entschuldige jetzt schon die Aussprache. Sarah Ochpelle Ochneckens Black Fiskar. Zu Deutsch Sarah und Pelle und Neptuns Kinder. Boris Jelzin. Ja oder nein? Er dreistet sich nicht mal, Antworten zu geben. Nein, ich musste erst nachdenken. Ich musste erst nachdenken, ob Boris Jelzin ist. Er weiß nicht, wen er beschrieben hat. In den Jahren 1930 bis 1938 studierte ich in Stockholm, Helsinki und Paris. In Stockholm, Helsinki und Paris ich studiert. Überlegt, ob er in Stockholm genau. war und Helsinki. Die Städte Helsinki und Paris studiert hat. Oder nacheinander in allen dreien. Die Person studierte in allen drei Städten. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Gar nicht. Ja. Aber was ich noch, wo ich noch hänge, ist das Werk. Ist das ein musikalisches Werk oder eher ein literarisches Werk? Oder etwas ganz anderes? Vielleicht ein naja, er schrieb's, also es ist kein Bild. Es ist kein Maler. Es ist kein blinder Maler. So weit bin ich schon mal. Ausschlussverfahren, würde ich sagen. So möge er doch fortfahren. Jawohl, mit Hinweis Nummer 4. Meine erste Solo-Ausstellung hatte ich bereits im Jahr 1943. Mist. Okay, vielleicht hat er auch gemalt. Ich schmiss jedoch das Studium und gründete ein Kollektiv von Künstlerinnen und Künstlern in Helsinki. Künstlerkollektive in Helsinki für 200, bitte. Ich habe keine Ahnung. Weiter. Hinweis Nummer 5. Just als ich nach Finnland zurückkehrte, brach der Zweite Weltkrieg aus. Mein Bruder ging in den Krieg und meine beste Freundin floh nach Amerika. Sie war Jüdin. Was hat er denn so gemalt, der Gute? Oder die Gute? Schiffe, Blumen, Fische. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die drei Dinge, die du genannt hast, dazugehören. Na schau, sind wir doch schon. Na schau, das schmeckt das noch ganz deutlich ein. Von einer heißen Spur. Aber vielleicht hilft euch direkt Hinweis Nummer 6. Als Ventil oder gar aus Verzweiflung zeichnete ich Karikaturen, unter anderem für die Zeitschrift Garm. Daneben verdiente ich auch mit Buchumschlägen und Postkarten meinen Lebensunterhalt. Man muss dazu sagen, es ging dabei um politische Karikaturen. Wie hieß denn dieser komische, berühmte Clown? Der ist aber noch nicht lange gestorben. Popov, oder? Popov? Ja, Popov. Nee, der ist Pennywise? Nicht der berühmte Clown. Der hat einen Kinofilm, ne? Da kommt ein zweiter Teil, also bitte, der ist nicht wirklich tot. Ein zweiter Teil zu S? Ja. Ernsthaft? Ja. Also es ist nicht Popov. Nein. Oh nein. Hinweis Nummer 7. 1945 entstand mein wohl berühmtestes Werk, welches in Deutschland erst 1992 erschien. Und von welchem ich euch natürlich nicht verraten werde, wie es heißt. Aber das deutet eher auf einen Musiker hin. Kurzer Hinweis, wenn ihr mir das sagt, für was die Person bekannt ist, dann würde ich das auch schon eigentlich als gebe ich euch einen Boost erraten. Dann bekommt ihr ein Fleißsternchen. Naja, also er hat mit 14 schon geschrieben, hat dann aber gemalt oder zumindest irgendwas skulpturiert oder irgendwas, was du ausstellen kannst. Dann wäre es jetzt komisch, wenn er jetzt plötzlich mit Musik, naja, wobei, vielleicht ist er auch ein Multitalent. Ich denke halt, dass er nur noch zusätzlich gemalt hat. Wahrscheinlich ist ein Autor oder aber so. Gut, er kann ja auch Musik geschrieben haben mit 14. Ah ja, stimmt. Vielseitig begabt. Wahrscheinlich war er Musiker. Hinweis Nummer 8. Ich verstarb im hohen Alter von 86 Jahren in Helsinki, wo ich auf dem Friedhof Hietaniemi begraben bin. Das ist wohl ein sehr großer und sehr bekannter Friedhof dort. Klingelt nichts. Kannst du hier bitte dann auch wieder Grill zirpen? Hinweis Nummer 9. Meine Figuren, bekannt bei Jung und Alt, begannen ihr erstes Abenteuer mit einer Überschwemmung, ihr zweites mit einem Kometen. Also er hat irgendwelche berühmten Figuren gezeichnet. War der Macher von den Schlümpfen. Die Moomins. Richtig. Die Moomins. Wer sind denn die Moomins? Die finnischen Schlümpfe. Hallo Maya. Hallo Matti, hallo Maya. Hast du einen Namen auch noch dazu? Herr Moomin. Nein. Aber ich habe einen witzigen, es gibt jetzt einen Finnen in der NBA und der hat einen Spitznamen jetzt gekriegt und zwar The Finisher. Finde ich super. Nein, keine Ahnung. Das ist ziemlich naheliegend. Dann kommen hier noch meine letzten beiden Hinweise. Hinweis Nummer 10. Die nilpferdartigen Figuren sind bekannt aus Zeichnungen und Animationsfilmen. Ach, okay, ja, ich kenne sie doch. Und Hinweis Nummer 11. Ich war eine finnland-schwedische Schriftstellerin, Zeichnerin, Comicautorin, Grafikerin, Illustratorin und Malerin. Berühmt bin ich vor allem für die von mir geschaffene Fantasiewelt der Mumintrolle. Ich schrieb aber auch Literatur für Erwachsene. Ein besonderer Reiz meines Werks ist das vielseitige Zusammenspiel von Text und Bildern. Mein Name ist Tove Jansson. Also die gute Frau hat sehr viel Interessantes in ihrem Leben erlebt. Nicht schlecht. Ja, gut, nicht? Kannte ich nicht. Habe ich nie gehört. Aber die Moomins. Die Moomins, ja, aber auch jetzt nur wirklich nach lange, harten Nachdenkens. Hat Dominik erraten. Ja, komm, du hast ja auch nur erraten, weil ich Schlümpfe gesagt habe. Ja, das stimmt. Wir ergänzen uns. You had me at hello. Ja, dann vielen Dank fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich stehe irgendwie total auf deine erotische Stimme. Können wir das öfter machen? Können wir es drüber reden. Wie wär's so mit monatlich? Wäre doch gut. Hallo und herzlich willkommen zur Patreon-Exklusivstunde. Ich lese wieder sexueller Content nur für Sie.